Station. Rather than try to take off a whole system, we found one point of attack, and that is education. Eine Kooperation zwischen dem Free Education Movement Marburg und dem Referat für internationale Vernetzung des ASTA Marburgs. Wir berichten über die Kommerzialisierung aller Lebensbereiche, insbesondere Bildung, global und lokal. Education either facilitates integration of the younger generation into the logic of the status quo, or becomes the practice of freedom. I would say, fold up shop in all other places, and let's go at the education. Police in London are on high alert as an estimated 10,000 students gear up for a rally against education cuts and crippling tuition fees. This opportunity to express our solidarity with all activists fighting for free education. Ihr habt's gehört. Willkommen bei Reducation hier auf Radio Unerhört. Wir haben heute eine Menge vor mit euch. Und nachdem wir eben schon alle fleißig feministisch Bier trinken waren, geht's heute sehr textlastig weiter. Und zwar geht's los mit den News, wie gewohnt, über Bildungsproteste weltweit, bundesweite politische Aktionen und lokale Gegebenheiten, diesmal auch mit einem extra Part über den ASTA Marburg. Danach kommen wir zu einem Interview mit einem rumänischen Studiaktivisten, werden dann noch globaler und reden über das Weltsozialforum. Und haben dann einen längeren Beitrag zum Thema Selbstoptimierung. Zum Ende der Sendung werden wir einen GEW-Aufruf, uns mit einem GEW-Aufruf beschäftigen, der gestern hier in Marburg unter dem Titel Marburger Bildungsaufruf verabschiedet war, wurde. Wir werden diesen diskutieren und sind mal ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ja, aber bevor all dem noch ein bisschen Musik. Und zwar hören wir jetzt $20 von MIA. Da sind wir wieder zurück und hoffentlich nicht mehr so verspult wie eben. Wir hatten ein kleines Problem mit dem Kopfhörer. Das heißt, ihr habt höchstwahrscheinlich die Leute hier, die mir hier gegenüber in der Glaskabine sitzen, gehört. Ich aber nicht. Dadurch kam es zu kleinen Verwirrungen. Darum nochmal zur Sicherheit für alle eine kleine Vorstellungsrunde. Wer seid ihr denn so da drüben? Ich bin immer noch die Justina. Immer noch Damaris. Ich bin immer noch Marius. Und immer noch der Mo. Wunderbar. Draußen sitzen noch Nathalie und Matze, die noch fleißig ihre Beiträge vorbereiten. Und wir fangen jetzt direkt an mit den News. Da gibt es lokal, bundesweit und global eine ganze Menge zu berichten. Wir fangen wie immer mit den lokalen News an. Kameraüberwachung an der Mensa. Wie wir bereits in der letzten Sendung berichtet haben, wird der Vorderbereich des Mensa-Bistros von mehreren Kameras videoüberwacht. Darauf macht seit kurzem auch ein Hinweisschild an der Fassade aufmerksam. Wir haben im Stuttgart nochmal nachgehakt und so erfahren, dass die Kameras nur außerhalb der Öffnungszeiten aufzeichnen. Das heißt, wochentags nach 20 Uhr, samstags vor 12 und nach 14 Uhr sowie sonntags den ganzen Tag. Die Aufnahmen werden nach 14 Tagen automatisch gelöscht, falls es in diesem Zusammenhang zu keiner Strafverfolgung kommt. Wagenplatz jetzt. Am Mittwoch, den 10.04. haben in Marburg etwa 50 Menschen für das Entstehen eines Wagenplatzes demonstriert. Kurz nach 18 Uhr zogen die Demonstrierenden vom Firmaneiplatz aus die Biegenstraße entlang, um ein öffentliches Zeichen der Solidarität mit der Gruppe von Menschen zu setzen, welche seit 2 Jahren für einen Wagenplatz in Marburg kämpfen. Auf der Höhe der Bushaltestelle Hanno-Drechsler-Platz wurde mit einem kurzen Redebeitrag noch einmal daran erinnert, dass nach Monaten der Verhandlungen mit der Stadtverwaltung bekannt wurde, dass das in Rede stehende Grundstück eventuell doch nicht zur Verfügung steht, da ein anliegender Motorradhändler sich bei der Stadtverwaltung beschwert habe mit dem Hinweis auf die Gewerbenutzungsbestimmung des Grundstücks. Nach einer Abschlusskundgebung am Marktplatz löste sich die Versammlung auf und hofft, dass die Dringlichkeit, selbstverwalteten Lebens- und Wohnraum zu schaffen, nun endlich auch von offizieller Seite anerkannt wird. Nazi-Aufmarsch in Frankfurt. Nach aktuellem Stand ist der Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Frankfurt zwar von der Stadt verboten, es gilt aber trotzdem, aufmerksam zu sein. Alle MarburgerInnen, die kollektiv per Bahn anreisen möchten, treffen sich am Mittwochmorgen am Marburger Hauptbahnhof. Die genaue Abfahrtszeit wird noch bekannt gegeben. Falls der Aufmarsch in Frankfurt verboten bleibt, sind alle Marburger Antifaschistinnen dazu aufgerufen, gemeinsam nach Würzburg zu fahren, um den dortigen Aufmarsch zu verhindern. Weitere und aktuelle Infos findet ihr unter anderem auf www.lisa2.blogsport.de. Zur Vorbereitung der Aktion findet am Samstag, den 27.04. ab 15 Uhr ein Skills for Action Training hier auf dem Gelände von Radio Unerhört statt. Das letzte Infotreffen unmittelbar vor den Protesten ist am 30. April um 18 Uhr im Havanna 8. Graffiti in der Südstadt. Wie die oberhessische Presse diese Woche berichtet hat, ist es SprayerInnen gelungen, den unsäglichen Jesus lebt Leitspruch am Haus des Bibelseminars in der Schwanallee kreativ umzugestalten. Auf den 4 Stockwerken prangt nun unter anderem Jesus lebt in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Das Wichtigste an dieser Protestform schien der OP jedoch ein Rechtschreibfehler zu sein, über den zu Ungunsten der Sprengkraft der eigentlichen Aussage hergezogen wurde. Die Wand ist inzwischen komplett verhangen. Die Polizei wartet noch auf Erleuchtung. Weiter geht's mit den bundesweiten News. Erst die Aster-News, oder? Oh, mein Fehler. Gut, dann jetzt zu den Aster-News, die hauptsächlich aus den Referaten hier reingetragen werden. Tanzdemo verboten. Am Karfreitag sollte eine Tanzdemo stattfinden, die am Tag zuvor vom Ordnungsamt abgesagt wurde. Hierfür bekam der Referent für Religionskritik frühmorgens eigens Besuch seitens der Polizei, um einen Unterlassungsbescheid überreicht zu bekommen. Queerfilmreihe. Die Queerfilmreihe findet seit letzter Woche Donnerstag wieder im Kapitol Marburg jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat bis Juli statt. Der Eintritt ist kostenlos. Im Sommer soll außerdem ein Open-Air-Abend geplant sein. Vollversammlung. Am 8.5. findet die Vollversammlung der Studierenden mit Kind im Hörsaalgebäude statt. 24.4. Hessenweiter Aktionstag. Initiiert vom Aster der Uni Frankfurt findet am 24. April ein hessenweiter Aktionstag statt, durch den auf die Missstände an den Hochschulen und der Lebensumstände der Studierenden aufmerksam gemacht werden soll. In Marburg wird der Schwerpunkt auf die prekäre Wohnraumsituation gelegt. Das Sozialreferat des Aster Marburg lädt zu einem Vorbereitungstreffen am Montag, den 22. April um 20 Uhr ein. Ein grobes Konzept, Stichwort Flashmob, wurde bereits erarbeitet. Dieses soll am Montag vorgestellt werden. Deshalb kommt alle vorbei und bringt euch ein. Denn bezahlbarer Wohnraum muss für alle sein. Montag 20 Uhr im Aster. Mai-Veranstaltungen durch das KRIWI-Referat. Voraussichtlich immer mittwochs sind im Mai Veranstaltungen wie linker Stadtrundgang und Geschichte in und um Marburg seitens des KRIWI geplant. Vorverkauf für die Aster-Party. Ab Mai beginnt der Kartenvorverkauf für die Aster-Party im Geschäftszimmer des Aster Marburg. Weitere Vorverkaufsstellen sollen hinzukommen. Filmvorführungen im Filmriss. Das Unikino Filmriss zeigt am 12.06. ab 20 Uhr die Versuchung der Padre Amaro und das Leben des Brian in Zusammenarbeit mit dem Referat für Religionskritik. Jubiläum des Tontonia. Im Dezember findet das 20-jährige Jubiläum des Tontonia e.V., dem gemeinnützigen Verein für homosexuelle Emanzipation und Kultur in Marburg, statt. Es ist eine große öffentliche Party im historischen Rathaussaal geplant. Bernd Aritz hat als Gastredner zugesagt. Bundesweite News. Berlin. Am Sonntag, den 7. April, hat ein Spezialkommando das Refugee Strike House in der Ohlauer Straße in Berlin gestürmt. Dabei zerstörten die Polizei mehrere Türen, sollen Waffen auf Flüchtlinge gerichtet, eine Anwältin den Zutritt verwehrt, sowie Geld und Handys ohne Beleg beschlagnahmt haben. Drei Bewohnerinnen wurden vorläufig festgenommen, die vorher in einen gewaltsamen Streit in der Nähe der Schule verwickelt gewesen sein sollen. Weitere Informationen zu den Umständen und Hintergründen gibt es unter asylstrikeberlin.wordpress.com. De Maizière aus der Uni geklatscht. Verteidigungsminister Thomas de Maizière sollte am 10. April an der Berliner Humboldt-Uni eine Rede zur Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft halten. Zu Beginn wurde der Minister in dem mit etwa 300 Studierenden besetzten Hörsaal mit rhythmischen Klatschen und Sprechchören wie »Thomas, wir lieben dich« am Reden gehindert. Nach einiger Zeit gab es auch Parolen wie »Nie wieder Deutschland«, »Nie wieder Krieg« zu hören. Nach einer halben Stunde musste der CDU-Politiker unverrichteter Dinge gehen. Zwangsgeräumt und verstorben. Die 67 Jahre alte und schwerbehinderte Rosemarie F. wurde am 9. April aus ihrer Wohnung zwangsgeräumt und starb zwei Tage später in einer Wärmestube. Zuvor wurde gegen diese Zwangsräumung harsch protestiert. Auch hatte wenige Tage zuvor ein Gericht durch ein fachärztliches Attest bestätigt, dass der schwerbehinderten und schwerkranken Rosemarie F. eine Wohnungsräumung nicht zuzumuten ist. Die Mietzahlungen für Rosemarie F. wurden nicht bezahlt, da vermutlich beim Amt für Grundsicherung formale Fehler vorlagen. Der Blog Mädchenmannschaft.net schreibt hierzu: Allerdings geht es hier nicht nur darum, dass aufgrund von Paragraphenkackerei ein Menschenleben aufs Spiel gesetzt wurde, und es geht eigentlich nicht ums Versagen. Es geht vielmehr um den Erfolg eines ganzen Systems, das mit hoher Wirkkraft diejenigen Personen Gewalt aussetzt, die für die Verwertungsprozesse unserer kapitalistischen Zusammenhänge nicht mehr zu verwenden sind. Und ob schon der Eigentümerin des Hauses, in dem Rosemarie F. bis zuletzt lebte, die schriftliche Zusage der Mietübernahme von Aktivistinnen überbracht wurde, kam es zu keinem Gespräch. Wenige Tage später fand eine Demo gegen die Zwangsräumung und in Gedenken an Rosemarie F. mit etwa 800 Menschen statt. Diese wurde von Polizeikräften angegriffen, ein Mensch wurde bewusstlos geschlagen und musste ins Krankenhaus. München. Am 13. April folgten etwa 10.000 Menschen dem Aufruf eines breiten Bündnisses zu einer Demonstration für die Abschaffung des Verfassungsschutzes und gegen alltäglichen und staatlichen Rassismus. Mindestens ein Refugee wurde wegen des Verstoßes gegen die Residenzpflicht kurzzeitig festgehalten, was den Start der Demo erheblich verzögerte, da die Anwesenden nicht losgehen wollten, bevor der Betroffene wieder freigelassen wurde. Auch diese Demo war ein deutliches Signal, dass nun endlich eine Debatte über den staatlichen und sonstigen Rassismus und latenten Faschismus in der Gesellschaft geführt werden muss. Gut, nun zu den globalen News. Istanbul. Nach einwöchigen Protesten haben 161 entlassene Arbeiter der Koç-Universität am 2. April ihre Rechte zurückerlangt und einen Vertrag bei einer neuen Firma bekommen. Außerdem haben sie Entschädigungen der vorherigen Firma erhalten. In einem Statement geben sich die streikenden Arbeiter optimistisch. So hoffen sie, dass die Rechte der Arbeiter nun generell gestärkt sind. We took a serious step forward. Our struggle should be taken as an example for what many consider to be impossible. Kalkutta. Während Protesten am 2. April wird der 23-jährige Sudipto Gupta, Anführer des studentischen Verbandes in Indien, festgenommen. Auf der Fahrt zum Gefängnis kommt er ums Leben. Es besteht große Ungewissheit darüber, was geschehen ist. Die offizielle Meldung der Polizei spricht von einem Unfall. Der Fahrer ist für kurze Zeit festgenommen worden, gilt mittlerweile jedoch nicht mehr als Verdächtiger. Freunde des Toten wollen gesehen haben, wie er von Polizisten verprügelt wurde. Gewalt und Ausschreitungen sind in Indien im Zuge von Demonstrationen leider keine Seltenheit. Allerdings ist in diesem Fall ein Mensch ums Leben gekommen, während er sich in Polizeigewahrsam befunden hat. Malaysia. Anfang April haben 11 Universitäten Malaysias ein Abkommen mit BAE Systems unterzeichnet. BAE gehört zu den größten Rüstungskonzernen der Welt und entwickelt auch Technologien für Luft- und Raumfahrt. Nun sollen Kurse angeboten werden, um Hochtechnologiefertigkeiten erlernen zu können und neue Mitarbeiter für die Firma zu gewinnen. Mexiko. Nicht nur Studenten, auch Professoren und Lehrer demonstrieren für freie Bildung und Reformen. Am 4. April blockieren Lehrer die Hauptverkehrsadern in Mexico City und legen somit die Stadt lahm. Im Süden des Landes wird die Straße zur Pazifikküste von einer weiteren Gruppe besetzt. Es kommt zu Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Demonstranten, wobei erstere mit Tränengas vorgehen. Indien. Auch in Indien gehen die Lehrer auf die Straßen. Am 8. April treten über 50.000 den Streik an, gegen unsichere Umstände und begrenzte Arbeitsverträge. Nigeria. Am 10. April kommt während Protesten mindestens ein Student zu Tode. Die Aussagen der Studenten und die der Polizisten widersprechen sich. Es kam zu Ausschreitungen, nachdem Studenten durch Autoritäten der Universität nicht zu ihren Prüfungen zugelassen wurden, weil sie die Studiengebühren nicht zahlen konnten. Die Polizei verleugnet, dass durch ihr Eingreifen jemand gestorben ist, doch der Hochschulleiter bestätigt den Tod eines Studenten. Indiana University Strike. Vor etwa einem Monat hat die Mobilisierung von Studenten zu einem Streik begonnen, wegen zu hoher Gebühren und zunehmender Privatisierung. Verschiedene Märsche zum Unicampus, zu denen über Social Media aufgerufen wurde, ziehen am 11. April die Aufmerksamkeit der Stadt und der Welt auf sich. Während der Stiftungsrat tagt, versammelt sich die Menge vor der Franklin Hall und fordert dort die Verbesserung ihrer Zustände ein. Um 11 wird das Gebäude, in dem sich die Studierenden zur Verbreitung von Informationen und Erholung versammelt haben, schließlich von der Polizei geräumt. Die Festnahme eines Streikenden führt zu Verunsicherung und Solidaritätsmärschen am Freitag. Am Freitagabend räumen die Streikenden die Woodburn Hall freiwillig und singen dabei Bella Ciao. Neuseeland. Lehrer, Eltern und Schüler haben sich zusammengeschlossen, denn es drohen tiefgreifende Reformen. So sollen sogenannte Charter Schools eingeführt werden, Rankings und nationale Tests inklusive. Dies bedeutet vor allem für weniger gut gestellte Familien erhebliche Einschnitte. Sozialkunde, Technologie und Kunst sollen an der Schule bestenfalls gar nicht mehr unterrichtet werden. Deshalb gehen nun vor allem Lehrer auf die Straße und kämpfen für Gleichheit und soziale Gerechtigkeit, da Bildung ein Allgemeingut ist und bleiben soll. Daher sind am 13. April landesweit ca. 8000 Menschen auf die Straße gegangen. Chile. In Santiago und dem Rest des Landes haben sich erneut Massen mobilisiert, um gegen Missstände im Bildungs- und Gesundheitssystem zu demonstrieren. Allein in der Hauptstadt haben sich 150.000 Menschen zusammengefunden, im restlichen Land weitere 200.000. Togo. Bereits vorige Woche haben sich Lehrer in Togo in den Streik begeben. Sie fordern bessere Arbeits- und Bildungsbedingungen. Tausende Schüler haben sich diesem Streik angeschlossen. Während der Demonstration wird ein Schüler erschossen, ein weiterer schwer verletzt. Die Regierung hat infolgedessen alle Schulen bis auf Weiteres geschlossen. Die Polizei verneint, dass sie an der Erschießung teilgehabt haben soll. Das war's von den News. Und bevor wir nochmal auf einen internationalen Protest ganz konkret schauen, nämlich denjenigen in Bukarest, mittels eines Interviews mit Razvan, was wir schon vor der Sendung geführt haben, sodass es also nicht zu solchen technischen Schwierigkeiten kam wie bei unserem letzten Interview, falls die Stammhörerinnen unter euch erinnern. Bevor all dem hören wir noch einen kleinen Track, nämlich A Change Is Gonna Come von den Fugees.